Упражнение 18, страница 30. Darf man hier Platz nehmen? Darf man das Fenster öffnen? Muss man die Wörter systematisch wiederholen? Soll man jetzt zur Versammlung gehen? Kann man hier einen Phonoschrank kaufen? Kann man einem Mädchen Schallplatten schenken? Kann man hier die Medizin kaufen?